Turn to Genesis 27. Wir gehen ins erste Buch Mose 27. And we'll pray. Und wir beten. Okay, Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. That we live by your word. Dass wir durch dein Wort leben. Every word that comes from your mouth. Jedes Wort, das von deinem Mund kommt. And that the Holy Spirit breathes your word to us. Und dass der Heilige Geist das Wort für uns lebendig macht. As a rhema. Als eine Erleuchtung sozusagen. So, we can live by it. So dass wir dadurch leben können. Because it speaks to us personally. Denn es spricht zu uns ganz persönlich. So speak to each one of us separately. Also bitte sprich zu uns für jeden Einzelnen ganz and besonders. Und auch aus Gemeinschaft. In, Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight Genesis chapter 27. Heute sind wir im ersten Buch Mose 27. This is a continuation from last week. Und das ist eine Fortsetzung von letzter Woche. Last week we had Jacob. Letzte Woche sprachen wir über den Jakob. He manipulated his brother to sell the birthright. Und er hat seinen Bruder manipuliert, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft. But actually it wasn't so hard because Esau despised his birthright anyway. Und das war eigentlich gar nicht so schwer für den Jakob, weil er das sowieso verachtet hat. He caught him at a bad time. Er hat ihn an einem schlechten Tag erwischt. He was hungry. Er war hungrig. And he sold his birthright for a meal. Und er hat sein Geburtsrecht für eine Mahlzeit verkauft. And this is what people do. Und das ist, was Leute auch heute machen. They sell eternity, sie verkaufen die Ewigkeit, a birthright with Jesus Christ, ein Geburtsrecht mit Jesus Christus, for a season of sin. Für eine Zeit lang der Sünde. And when we get to eternity, und wenn wir in die Ewigkeit kommen, when we look back on time, und wir uns die Zeit zurück anschauen, it will be like a single meal, wird das so sein wie eine Mahlzeit. Like a vapor. Wie ein Hauch. And we will think to ourselves, und wir werden I sold my birthright denken, ich habe mein Geburtsrecht verkauft for a single meal. Für eine einzige Mahlzeit. Hebrews 11:25, in Hebräer 11:25 Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Mose hat es verleugnet, der Sohn des Pharao genannt zu werden. Because he wanted to identify with God's people, weil er sich mit den Menschen Gottes identifizieren wollte. Rather than als enjoy the pleasures of sin, die Freuden der Sünde für eine Zeit lang genießen zu können. So Esau sold his birthright for a meal. Esau hat also sein Geburtsrecht für eine Mahlzeit verkauft. And Jacob owned it legally. He owned it. Und Jakob hat nun legal dieses Geburtsrecht besessen. And we're going to see the connection between the birthright and the blessing. Und wir werden die Verbindung zwischen dem Geburtsrecht und dem Segen sehen. And how when we take heed to our birthright, und wenn wir auf dieses Geburtsrecht aufpassen, that's who we have become in Jesus Christ. Nämlich das ist unsere Identität in Jesus Christus. And the words of our Lord, und die Worte unseres Herrn, as it says in Joshua chapter 1, so wie steht in Josua 1, this book, dieses Buch, shall not depart from your mouth. Soll nicht von deinem Mund weg. And be careful to do all that is in there. Und sei vorsichtig oder aufmerksam, alles zu tun, was drin steht. My birthright. Das ist mein Geburtsrecht. So, Genesis chapter 27. Also, Genesis 27. All about the blessing. Nun geht's um den Segen. Now it came about when Isaac or Isaac was old and his eyes were too dim to see. Und es geschah, als Isaac alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte. That he called his older son Esau and said to him. Da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm. My son. Mein Sohn. And he said to him, here I am. Und er sagt, hier bin ich. And Isaac said. Und Isaac sagte. Behold. Siehe, I am old and I do not know the day of my death. Ich bin alt geworden, ich kenne den Tag meines Todes. Now then, please take your gear and your quiver and so your bow and go to the field and hunt game for me. So nimm doch nun dein Jagdgerät und deine Köche und den Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage ein Wildbret. And prepare a savory dish for me such as I love. Und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe. And bring it to me that I may eat. Und bring ihn her, dass ich esse. So that my soul may bless you before I die. Damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Rebecca was listening while Isaac spoke to his son Esau. Rebecca aber hörte zu, wie Isaac zu seinem Sohn Esau redete. Now remember, this is years later. Erinnert euch, das ist Jahre später. My Ryrie Bible tells me that Isaac is 137 years old right now. Meine Bibel sagt mir, dass der Isaac jetzt schon 137 Jahre alt ist. And the boys are 77 years old. Und die Buben sind 77 Jahre alt. Now, considering that life was a bit longer, bedenken, dass das Leben etwas länger war, they probably looked a lot like me and Aussie. Haben die so ähnlich wie ich und ihr ausgesehen? I probably look like Esau. Ich habe wahrscheinlich so aus wie Esau ausgeschaut. I'm a hairy man. Da ich doch ein bebärteter Mann bin. And seeing that Aussie's a smooth man. Und sehen, dass ich eine glatte Haut habe. A bit more bin like ich Jacob. Der Jakob. So it's been a long time. Also lange Zeit ist vergangen. Since that promise at birth was made. Seitdem diese Verheißung bei der Geburt gemacht but wurde. Rebecca had never forgotten it. Aber Rebecca hat das nicht vergessen. The prophecy was, die Prophezeiung war, that Jacob, dass Jakob would rule, herrschen würde. That the older would serve the younger. Und dass der Ältere dem Jüngeren dienen that würde. The blessing would go to Jacob. Dass der Segen an den Jakob geht. But Isaac loves Esau. Aber Isaac liebt den Esau. Because Esau's got a beard. Weil der Esau hat den Bart. He's kind of a hairy man. Er ist irgendwie so ein behaarter Mann. And there's one characteristic that Isaac loved about him. Und da ist eine Charakteristik, die der Isaac an ihm liebte. He was a hunter. Er war ein Jäger. With the bow. Mit dem Pfeil und Bogen. Esau was my kind of a man. Also Esau war so meine Art von Mann. Now Isaac loved Esau. Und Isaac liebte den Esau. He was a great guy. Er war ein großartiger Bursche. He was an outdoorsman. Er war einer, der immer draußen am Feld herumhängt. A real fighter. Der immer kämpft. A real man's kind of a man. Ein Mann, so wie man einen Mann Jacob, im Buch steht. As we said last week, was Mama's boy. Der Jakob ist so der Mama-Bub. Rebecca was listening in verse 5 while Esau. What did you say? No. Muttersöhnchen. Thank you. Rebecca was listening while Isaac spoke to his son Esau. Rebecca aber hatte zugehört, als Isaac zu seinem Sohn Esau redete. So when Esau went into the field to hunt for game to bring home, und als Esau aufs Feld ging, um ein Wildbret zu erjagen, Rebecca said to her son Jacob, sagte Rebecca zu ihrem Sohn Jakob, behold, siehe, I heard your father speak to your brother Esau saying, ich habe den Vater gehört, wie er zu Esau gesagt hat, bring me some game and prepare a savory dish for me, bring mir Wildbret und bereite es mir vor, that I might eat and bless you in the presence of the Lord before your death, esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Now therefore, my son, listen to me as I command you. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich zu dir sage. Go now to the flock and bring me 2 choice young goats from there. Geh nun zur Herde und hole mir dort 2 gute Ziegenböckchen. That I might prepare them as a savory dish for your father, such as he loves. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Then you shall bring it to your father, and he may, that he may eat, that he may bless you before his death. Und du sollst es dem Vater bringen, dass er isst und er dich vor dem Tod segnet. Jacob answered his mother Rebecca. Da sagte Jakob zu Rebecca. Behold, Esau, my brother, is a hairy man. Siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann. And I'm a smooth man. Und ich bin doch ein glatter Mann. Perhaps my father will feel me, then I shall be as a deceiver in his sight. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt. And I shall bring upon myself a curse. And not a blessing. Ich würde einen Fluch auf mich bringen und nicht Segen. But his mother said to him, seine Mutter aber sagte zu ihm, your curse be upon me, my son. Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Only obey my voice and go get them for me. Höre nur auf meine Stimme und geh und hole mir das Ziegenböckchen. So he went and got them and brought them to his mother, and his mother made savory food such as his father loved. Und er ging und holte und brachte es seiner Mutter, und die Mutter bereitete Leckerbissen, wie sein Vater es gern hat. Then Rebecca took the best garments of Esau, her older son, which were with her in the house. Da nahm Rebecca die guten Kleider ihres ältesten Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren. And put them on Jacob, her younger son. Und zog sie ihrem jüngeren Sohn an. And she put the skins of young goats on his hands. Und die Felle der Ziegenböckchen gab sie über seine Hände. And the smooth part on his neck. Und über die Glätte seines Halses. She also gave the savory food and the bread which she had made to her son Jacob. Und sie gab auch den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand des Sohnes Jakob. Came to his father and said, So ging er zum Vater und sagte: My father. Mein Vater. And he said, Here I am. Und er sagte: Hier bin ich. Who are you, my son? Wer bist du denn, mein Sohn? And Jacob said to his father. Und Jakob sagte zu seinem Vater: I am Esau, your firstborn. Ich bin Esau, dein Erstgeborener. I have done as you told me. Ich habe getan, wie du mit zu mir geredet hast. Get up. Please sit and eat of my game that you may bless me. Richte dich doch auf, setze dich hin und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Isaac said to his son. Isaac aber sagte zu seinem Sohn. How is it that you have it so quickly, my son? Wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? And he said. Und er sagte. Because the Lord your God caused it to happen to me. Weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Then Isaac said to Jacob. Da sagte Isaac zu Jakob: Please come close that I might feel you, my son. Tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn. Whether you are really my son Esau or not. Ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. So Jacob came close to Isaac his father and he felt him and said. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaac heran und er betastete ihn und sagte: The voice is the voice of Jacob. Die Stimme ist Jakobs Stimme. But the hands are the hands of Esau. Aber die Hände, das sind Esaus Hände. He did not recognize him because his hands were hairy like his brother Esau's hands. Und er kannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren wie auch die Hände seines Bruders Esau. So he blessed him. Also segnete er ihn. And he said, und er sagte: Are you really my son Esau? Bist du wirklich mein Sohn Esau? And he said, und er sagte: I am. Ich bin's. So he said. Da sagte er: Bring it to me and I will eat of my son's game that I might bless you. Reiche es mir her und ich will von dem Wildbret meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. And he ate and he also brought him wine and he drank. Und er reichte es ihm und er aß und er brachte auch Wein und er trank. Then his father Isaac said to him. Da sagte Isaac zu ihm: Please come close and kiss me, my son. Tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. So he came close and kissed him. Da trat er heran und er küsste and ihn. When he smelled the smell of his garments, und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, which the Lord has blessed. Das der Herr gesegnet hat. Now may God give you of the dew of heaven, so gebe dir Gott nun vom Tau des of Himmels, the fatness of the oid, und vom Fett der Erde, and an abundance of grain and new wine, und von Korn und Most die Fülle. May peoples serve you, and the nations bow down to you. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich dir niederbeugen. Be master of your brothers. Sei Herr über deine Brüder. And may your father's sons bow down to you. Und vor dir sollen sie sich niederbeugen. Cursed be those who curse you, and blessed be those who bless you. Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet. Now it came about as soon as Isaac had finished blessing Jacob. Und es geschah, sobald Isaac geendet hatte, Jakob zu segnen. Jacob had hardly gone out of the presence of Isaac, his father, ja, als Esau, his brother, came in from his hunting. Als Jakob gerade eben vom Isaac herausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Then he also made savory food, brought it to his father, and said to his father. Und auch er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte: Let my father arise and eat of his son's game, that you may bless me. Mein Vater richte sich auf und esse von dem Wildbret seines Sohnes, damit dich meine Seele segne. Isaac said to his father. Da sagte der Vater zu Isaac. Isaac, his father, said to him. Da sagte nun der Vater Isaac zu ihm. Who are you? Wer bist du denn? And he said. Und er sagte. I am your son, your firstborn Esau. Ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Then Isaac trembled violently. Da erschrak Isaac mit großem Schrecken. And said, Who was he then that hunted game and brought it to me so that I ate all of it before you came? Wer war denn dann der, der Wildbret erjagten mir gebracht und ich gegessen gesegnet habe? And blessed him. Und ich habe ihn gesegnet. Watch this. Und jetzt hör zu. Yes. Ja. And he shall be blessed. Und er wird auch gesegnet bleiben. Now in Hebrews chapter 12, in Hebräer, sorry, Kapitel Hebrews 12, 11, it said that Jacob by faith, I'm sorry, Isaac by faith blessed Jacob. Steht, dass Isaac im Glauben den Jakob gesegnet hat. And it's right there. Und genau da steht es. We always hear about how Jacob stole the blessing. Wir haben immer gehört, wie Jakob den Segen gestohlen hat. Because that's what Esau says. Genau das sagt Esau. My brother, he stole the birthright and then he stole the blessing. Mein Bruder hat das Erstgeburtsrecht gestohlen und damit auch den Segen. He manipulated the birthright away from me and then he stole my blessing. Er hat es mir abmanipuliert und dann gestohlen. No, actually, he didn't steal the blessing. Nein, hat er eigentlich nicht gemacht. Because the blessing belongs to the birthright. Denn der Segen gehört zum Erstgeburtsrecht. And this was a big blessing. Und das war ein großer Segen. This included that Messiah would come through your line. Und das inkludiert, dass der Messias durch die Geburtslinie kommen würde. Wow. This is an unbelievable thing. Das ist unglaublich. Esau despised the birthright. Hat das Erstgeburtsrecht verachtet. Everyone who goes to hell for eternity. Jeder, der in die Hölle geht für die Ewigkeit. Goes there because they despised a birthright that God was offering them. Kommt dorthin, weil er ein Geburtsrecht verweigert hat. They were indifferent. Sie waren gleichgültig. They mocked it. Haben es verspottet. 2 Peter 3:3 mockers will come. Im 2. Petrus 3:3 steht, es werden Spötter kommen. And they will say, where is the promise of his coming? Und die werden sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Nothing Kommens? Has changed. Nichts hat sich verändert. And they will mock. Und sie werden spotten. And they despise the birthright. Und sie haben das Geburtsrecht verachtet. But there are also Christians, es gibt aber auch Christen, who have the birthright, die das Geburtsrecht haben, but neglect the birthright. Aber es vernachlässigen. It's theirs, es ist ihres, but they don't take it so serious. Aber es ist ihnen nicht so wichtig. They believe in God. Sie glauben an Gott. They look toward eternity. Sie schauen in die Ewigkeit. They want God to bless them. Und sie wollen den Segen Gottes and noch haben. And they really, really, really believe in the blessings of God. Und sie glauben auch daran, dass Gott sie segnet. But they underestimate. Aber sie unterschätzen. The connection between the birthright and the blessing. Zwischen dem Geburtsrecht und dem Segen. Rebecca and Jacob. Der Rebecca und die Rebecca und der Jakob. Underestimated the connection. Haben auch diese Verbindung unterschätzt. Rebecca overhears the conversation. Rebecca hört diese Unterhaltung. And there's a panic. Und es kommt eine Panik. And suddenly she's got to put this scheme together. Und sie muss nun diesen Plan zusammensetzen. To get Jacob to lie. Damit Jakob lügen muss. As though God needs someone to lie to bring about his purpose. Als ob Gott jemanden braucht, der lügt, damit sein Zweck zustande kommt. In Jesaja 14, 27. What can frustrate the purpose of God? Was kann denn den Zweck oder das Ziel Gottes verhindern? Nothing. Nichts. This is the verse I've chosen for my life. Das ist ein Vers, den ich für mein Leben gewählt habe. What can frustrate the purpose of God? Was kann denn den Plan Gottes verhindern? Nothing, nobody. Nichts und niemand. No one. Niemand. If I follow God, wenn ich Gott nachfolge, his purpose will be fulfilled no matter what the resistance, wird sein Zweck, sein Plan zustande kommen, was immer auch entgegenkommt. God would have fulfilled his plan. Und Gott wird seinen Plan zur Erfüllung bringen. Esau would have got lost in the woods. Esau, wir sind in der Wilderniss umgekommen. Esau would have never found an animal to shoot. Oder hätte der Esau vielleicht auch kein Wildbret gefunden. He would have kept coming back and said, Dad. Er würde zurückkommen und sagen, Vater, I got lost again. Ich bin schon wieder in die Irre gelaufen. Out there. Es gibt dann nichts zu well, sehen. Go again. Dann geh wieder und hol mir was. 40 days later, nach 40 Jahren, Dad, I keep getting lost. Vater, ich verirre mich immer. I can't find anything to shoot. Ich finde nichts, was ich erschießen kann. And then Isaac would have probably scratched his head because Rebecca and Jacob are interceding. Isaac wundert sich schon, weil er sieht, wie Isaac und Rebecca eben Fürbitte tun. Maybe the blessing doesn't belong to you. Vielleicht gehört der Segen dir nicht. Maybe it would have dawned on him. Vielleicht hätte es ihm geklärt. That the blessing belongs to the one who has the birthright. Dass der Segen dem gehört, der das Geburtsrecht hat. But God let this happen. Aber Gott hat das zugelassen. And it's kind of a funny story. Und das ist irgendwie ganz lustig. And it proves the point even more. Und das macht noch mehr diesen Punkt ganz that klar. That our foolishness as believers, unsere Narrheit als to welche, die glauben, manipulate the plan of God at times, die versuchen den Plan Gottes zu manipulieren, still noch immer, does not neutralize the blessing, neutralisiert noch immer nicht den Segen, if my heart, wenn mein Herz, is toward the birthright, gegenüber dem Geburtsrecht richtig steht. Is my heart toward the birthright? Ist nur mein Herz bei diesem Geburtsrecht? You will quickly become bored in this church. Du wirst sehr schnell gelangweilt werden in dieser Kirche. If your heart is not toward the birthright. Wenn dein Herz nicht auf dieses Geburtsrecht liegt. Toward the promises of God. Gegenüber den Verheißungen Gottes. Because this is where the blessing lies. Denn dort ist auch der Segen. And nothing can separate us from the blessing. Und nichts kann uns von dem Segen trennen. Even when we're quite foolish as believers. Selbst wenn wir oft närrisch sind als Glaubende. And sometimes we elbow each other. Und oftmals setzen wir den Ellbogen ein, um talk about other churches. Gerade zu kommen, oder wir sprechen über andere schlecht. And God is saying, why are you doing this? Und Gott fragt, warum tust du das? You don't have to do this foolishness. Diese Narrheit steht dir nicht an. I will promote you. Ich werde dich nach vorne bringen. Now here's an interesting thing. Da ist was Interessantes. Rebecca got Jacob to lie. Die Rebekka hat den Jakob zum Lügen gebracht. Who are you, my son? Wer bist du denn, mein Sohn? I am Esau. Ich bin Esau. Your firstborn. Dein Erstgeborener. Are you really Esau? Bist du wirklich Esau? I am. Ja, ich bin's, ich sage dir. Come closer. Komm doch nahe. Let me feel your hands. Lass mich deine Hände betasten. Oh, yeah. Ja, haarig. The hands, they're like Esau. Die Hände sind haarig wie die Esaus. But the voice is like Jacob. Die Stimme ist wie Jakobs Stimme. God let this scenario happen. Gott hat dieses Szenario passieren lassen. But listen to this. Aber hör zu. Because Rebecca did this. Weil Rebecca das tat. It would be just soon after wäre es bald danach, that she would never see her son again. Dass sie später ihren Sohn niemals sehen würde. The consequences of this scenario, die Konsequenzen dieses ganzen Szenarios, such a hatred of Esau toward Jacob, haben so einen Hass, eine Grube gebracht zwischen Esau und Jakob, dass Jakob fliehen musste. And Rebecca would never see her son ever again. Und Rebecca würde ihren Sohn niemals wiedersehen. Be careful what you do in front of your children. Sei vorsichtig mit dem, was du vor deinen Kindern tust. If you smoke, wenn du rauchst, your kids will smoke. Werden auch deine Kinder rauchen. What would it be like if I was up here? Wie wäre es, wenn ich nun hier heroben stehe? Let's turn, please, Genesis chapter 27. Lass uns nun in Genesis 27 blättern. Anybody got an ashtray? Hat jemand hier einen Aschenbecher? Okay, thank you. Okay, let's put our cigarettes out now and start the message. Wir wollen nun die Zigarette ausdämpfen und mit der Botschaft anfangen. If I did that, every teen in our church would be smoking. Ich bin sicher, wenn ich das tue, würde jeder Jugendliche unserer Gemeinde rauchen. You know why? Warum? They don't want to be like me. Die wollen so sein wie ich. What if I pulled a beer out? Was, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine... My mouth is really watery. Ach, I mean dry. Ich habe ganz trockene Kehle. Oh boy, a beer hits it right at the spot. Ein Bier, das fährt gerade richtig in den Bauch. Boy, nothing like preaching with beer in my stomach. Das ist gut zu predigen mit einem Bier im Bauch. Every kid would be drinking beer tomorrow. Jedes Kind würde hier Why? Bier trinken. Warum? Because they want to be like me. Weil sie natürlich so sein wollen wie ich. Watch this. You smoke, your kids are going to smoke. Du rauchst, die Kinder werden rauchen. You drink, du trinkst, your kids are going to drink. Die Kinder werden you trinken. Will not stop it. Du kannst es nicht verhindern. And you'll say this, und which is okay. Well, sagen, hey, we've never had a problem in our home. Wir haben in unserem Zuhause nie ein Problem and we gehabt. Have it very much under control. Und wir haben das kontrolliert. And I trust my children will. Und ich bin zuversichtlich, meine Kinder werden es auch so haben. Okay, but you know this for sure. Aber eines weißt du ganz sicher. You drink, they're going to drink. Das weißt du ganz that sicher. Du trinkst, is, die Kinder trinken. That. Das kann ich dir fast garantieren. You lie, your kids are going to lie. Du lügst, die Kinder werden lügen. You cheat, your kids are going to cheat. Die Kinder werden betrügen. Abraham lied. Abraham lügte. Isaac lied. Isaac lügte. Rebecca lied. Rebecca lügte. Jacob lied. Jakob lügte. 11 sons lied to Jacob. 11 Söhne haben den Jakob and belogen. It just did not come out of the family. Und das ist nicht von der Familie weggekommen. It's a stronghold. Das ist eine Stärke. That's all I want to say about that. Mehr will ich dazu nicht sagen. Okay, back to the story. Zurück zu unserer Geschichte. Watch. Hör zu. The blessing is secure. Der Segen ist sicher. God loves faith. Gott liebt den Glauben. That's why he loved Jacob. Deshalb liebt er den Jakob. We would not have liked Jacob. Wir wollten vielleicht den Jakob nicht. If the two of them came to church tonight, we would all go to Esau. Wenn heute die beiden in die Gemeinde kommen würden, alle würden den Esau begrüßen. If they had changed their names. Die hätten vielleicht andere Namen. What's your name? Hans. Oh. Eric. Eric. What's your name? Was ist dein Name? Joseph. Joseph. So Eric and Joseph. G, yeah. E and J, right? E und J. It sounds a little Eric bit like Esau and Jacob so here. So wie Esau und Jakob. Oh, Eric is my name. Nein, Eric. We would love him. Wir würden ihn lieben. The manly kind of guy. Den männlichen Mann. Jacob the deceiver. Der Jakob, der Täuschende. He did such a good job here with deceiving his dad. Und hat seinen Vater so großartig betrogen. And there were consequences. Und da waren Konsequenzen. But that's not our message tonight. Das ist aber nicht unsere Botschaft the heute message Abend. Is that the blessing is secure. Die Botschaft ist, dass der Segen sicher liegt. Even beyond my foolishness. Selbst jenseits meiner eigenen because Narrheit. God loves faith. Denn Gott liebt den Glauben. God loves the heart. Gott liebt ein Herz, welches sich auf die Verheißungen Gottes gerichtet hat. Und so hoch der Himmel über der Erde steht, so großartig ist seine Barmherzigkeit denen, die ihn fürchten. Die ihn fürchten, sind diejenigen, die sein Wort lieben. Es gibt noch etwas Besonderes in dieser Geschichte. Because there's also a picture of when God becomes blind. Es ist eine Geschichte, als Gott blind wäre. We can stretch the story a little bit here, not too much. Und wir können diese Geschichte vielleicht ein bisschen in die Weite treiben. And we can have Isaac represent God. Und wir können zum Beispiel Isaac jetzt als Gott einsetzen. When God can't see. Und wenn Gott eben blind ist. You know that God becomes blind. Gott wird auch blind. To my old life. Zu dem, was ich in meinem alten Leben He bin oder war. See it. Er sieht es nicht. And he says, und er sagt, why should I let you in my heaven? Warum sollte ich dich in meinem Himmel lassen? Are you perfect like my son Jesus? Bist du perfekt wie mein Sohn Jesus? Who are you? Wer bist du denn? I am your son Jesus. Ja, ich bin Jesus. Wait a minute. Na, warte mal. You don't sound like my son Jesus. Du klingst ja gar nicht so wie mein Sohn Jesus. Let me feel your hands. Lass mich deine Hände tasten. Oh yeah, the nail scars. Ah ja, da spüre ich schon die Wunden. Wait a minute, let me smell your robe. Lass mich doch riechen an deiner Robe. Ah, the robe of righteousness. Ah, die Robe der Gerechtigkeit, wie das duftet. Oh yeah. Ja. The savor of life. Der Geruch des Lebens. Joy and peace. Freude und Frieden. Wait a minute, let me feel your neck. Nein, den Hals muss ich noch betasten. Oh yeah, the stripes by which we're healed. Die Striemen, durch die wir geheilt sind. Yeah. The hands are like Jesus. Die Hände sind die wie Jesus Hände. But the voice. Aber die Stimme. The voice is like Gerald Hudderbusch. Die Stimme, das klingt so wie der Hudribusch. Wait a minute, who are you? Na warte mal, wer are bist du wirklich? Are you my son Jesus or are you Gerald Hudderbusch? Bist du nun wie Jesus oder der Hudribusch? I'm Jesus. Ich sag's ja, ich bin Jesus. The voice is like Gerald. Das ist doch Geralds Stimme. But the hands are aber like Jesus. Die Hände sind wie Jesus Hände. When God becomes blind, wenn Gott blind wird, he does not see our old life. Sieht er unser altes Leben he nicht. He refuses to. Er leugnet es. Of course er sieht God nicht. Is not blind, but he acts like it. Natürlich ist Gott nicht blind, aber er verhält sich dann he so. He knows no man after the flesh. Es steht, dass er niemand nach dem Fleisch kennt. Galatians 3:29. In Galater 3:29. If we are in Christ, wenn wir in Christus sind, then we are Abraham's children. Sind wir die Kinder Abrahams. Heirs according to the promise. Erben gemäß der Verheißung. I believe tonight. Ich glaube das heute. I believe with all my heart. Und ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. I love this book. Ich liebe dieses Buch. I love the Psalms. Und ich liebe die Psalmen. I also recognize Galatians 5:17. Und ich erkenne auch Galater 5:17. That work in me. Das wirkt in mir. There's a war inside of me. Es gibt einen Kampf. There's a war between the flesh and the spirit. Es gibt diesen Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. And it's constant. Und das ist ein konstanter Kampf. There's the Rob Prokop. Da gibt es den Robert Prokop. That is the conniving Jacob in the natural. Das ist der sich immer wieder windende Jakob im Natürlichen. He tries to connive God. Und er versucht, Gott irgendwie was abzuluxen. He tries to do little works to impress God. Und er versucht, irgendetwas zu tun, um Gott zu beeindrucken. He tries to make God feel guilty. Und er will vielleicht Gott auch manipulieren, dass er sich schuldig he fühlt. Tries to make God think he owes me something. Und er versucht, Gott irgendwie was aufzubürden, dass er mir was schuldet. But there's the other side. Aber es gibt auch die andere Seite. There's the spirit side. Es gibt auch einen geistlichen there's Aspekt. A love for the word. eine Liebe für das Wort, for eternal things. Für ewige Sachen. And in Hebrews 11:6, und in Hebräer 11:6, without faith it is impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. And this is what I want to encourage us with tonight. Und damit will ich euch heute ermutigen. Let's be like Jacob. Lass uns so sein wie Jakob. He was a scoundrel. Er war einer, der herumirrte. A scoundrel. Only Gerald would know what that means in English. A scoundrel. He was a deceiver. Er, einer, der täuschte. Yeah, he was a wise guy. Er war einer, der immer alles besser wusste. But you know what? He also was the man of faith. Aber er war auch ein Mann des Glaubens. He was not indifferent to the word. Und er war dem Wort Gottes gegenüber nicht sure, gleichgültig. The flesh is there. Natürlich ist das Fleisch sure, da. You look at the word and the flesh says, natürlich schaust du das Wort an und das Fleisch sagt, I've got better ideas. Ich habe andere Vorschläge. And then, like we heard tonight from Lenny, und wir haben gehört von Lenny heute. We're in a battle. Wir sind in einer Schlacht. And there's the battle. Und da ist eine Schlacht. Will we walk by faith? Gehen wir im Glauben? Knowing that behind the birthright there are blessings. Wissen, dass hinter dem Geburtsrecht ein Segen steht? Or will we walk like Esau? Oder wollen wir gehen wie der Esau? Upright. Gerade, very manly, männlich, a together man, einer, der alles beisammen hat. Any father would love. Jeder Vater würde den lieben. With one problem. Mit einem Problem. When it came to the Bible, wenn es zur Bibel kam, he just never had time. Hatte er niemals Zeit. There's just nothing interesting here. It's the same stories all the time. Fade Geschichten, eine nach der anderen. Okay, I'll read it. Natürlich, ich lese mal. My wife wants me to. Ja, weil meine Frau mir sagt. But not in faith. Aber nicht im Glauben. Not knowing that God will speak. Nicht wissen, dass Gott sprechen wird. Not praying Psalm 119:18. Nicht dem Psalm 119:18 beten. Lord, open my eyes. Herr, öffne meine Augen. That I might behold something wonderful in thy law. Dass ich etwas Wunderbares in deinem Gesetz erkenne. Watch this and we'll close. Jetzt hört zu und wir schließen ab. Esau was a naturally minded man. Der Esau war ein natürlich gesinnter Mensch. He despised the birthright. Er hat das Geburtsrecht verachtet. In his heart he was a mocker. In seinem Herz war er ein Spötter. And for one single meal he sold the birthright. Und für eine einzige Mahlzeit hat er sein Geburtsrecht verkauft. And he still believed he would get the blessing. Und doch hat er geglaubt, er wird damit davonkommen. And God let this scenario happen. Und Gott hat dieses Szenario zugelassen. Because it's a picture for us. Weil es für uns ein Bild ist. It's a warning. Eine Warnung. That we can lose our blessing at the last moment. Dass wir unsere Segen, dass sie uns entgleiten im letzten Moment. Esau was so confident. Esau war so zuversichtlich. Dad is sending me out to hunt. Der Vati schickt mich um Wildbret zu jagen. Und da sehe ich schon das Wildbret. I got him. Da habe ich das and Böckchen. He brought him back. Und er hat es nach Hause and gebracht. He said, the blessing is mine. Der Segen gehört schon mir. I will rule. Ich werde herrschen. Over the family. Über die Familie. I, Esau, have conquered. Ich, Esau, yes! habe and he gets the deer and takes out the inner and starts to make it all und ready to cook. Er zerschneidet das Tier und er kocht es. And he's singing while he's frying it in the pan. Und er singt, während er es in der Pfanne brät. The blessings are on their way. Die Segen, da kommt der Segen. Ich rieche ihn Paprika. Schon. Little Knoblauch. Knoblauch. He prepares the whole thing. Das Ganze wunderbar. Oh, today I will be blessed. Na, heute werde ich gesegnet werden. Oh, Papa. Papa, da komme ich. I am here, your son Esau. Da komme ich nun, dein Sohn Esau. Sit up and bless me. Sitzt auf und segne mich. And he's in there. Und da ist er nun. And he's ready to get the blessing. Und er will den Segen empfangen he's nehmen. He's just one step away. Er ist nur einen Schritt weg. One problem. Ein Problem. He doesn't have a birthright. Er gibt kein Geburtsrecht. And God is in control. Und Gott ist in Kontrolle. And he's one step away from the blessing. Noch ein Schritt zum Segen. Daddy, bless me. Komm, Vati, segne and mich. His father starts to shake. Und sein Vater beginnt zu zittern. Who are you? Wer bist du denn? I am Esau, your firstborn. Na, ich bin doch der Esau, dein Erstgeborener. Then who was just here? Na, wer war denn das hier gerade? Who took your blessing? Der deinen Segen weggenommen and hat. He will be blessed. Und er wird gesegnet bleiben. Because I just remembered that he's got the birthright. Weil ich habe mich gerade erinnert, dass er das Geburtsrecht hat. He will be blessed. Er wird auch gesegnet and bleiben. He blessed him. Und er hat ihn gesegnet. And Jesus came through Jacob. und der Jesus kam durch den Jakob. And Esau, who was so close, und der Esau, der so knapp dran war, everything. Hat alles verloren. Of course he was still blessed as Jacob's son. Er war natürlich noch immer gesegnet als einer von Jakobs Söhnen. Isaacs Söhnen. Right, did you say that? Yeah. Okay. I'm a good translator. Yeah, good translator. Mistake. Okay. And this is what it's going to be. We'll close at the Bema Seat. Und so wird es auch sein im Richterstuhl Christi. We stand before Christ. Wir stehen vor Christus. And we think we did a great thing. Und wir denken, wir haben Großartiges geleistet. Except we had one problem. Außer wir haben ein Problem. We were indifferent toward the birthright. Wir waren gleichgültig gegenüber dem Geburtsrecht. And we stand before the Lord. Und wir stehen vor dem Herrn. Lord, Herr, do you know how much money I gave to the poor? Weißt du, wie viel Geld ich den Armen gegeben habe? Do you know all the things I did? Kennst du, weißt du all die Dinge, die ich getan all habe? The people who liked me? All die, die mich gemocht haben. Yeah, I'm just interested in one thing, son. Ja, aber das interessiert mich nicht. Eines interessiert mich. What was your heart toward my word? Wo war dein Herz bezüglich meinem Wort gegenüber? Recite for me Psalm 23 right now. Psalm 123 will ich auswendig hören. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mich soll nach nichts mangeln. Valleys of shadow of death. Er führt mich im Tal des Schatten des Todes. And though I walk by the green pastures, he will never leave me. Und wenn ich auch in den grünen Weiden gehe, so wird er mich doch nicht verlassen. Yeah, just like I thought, son. So ich mir gedacht habe, mein Sohn. You despised your birthright. Dein Geburtsrecht hast du verachtet. For a single meal. Um eines Essens wegen. Doing your own thing on earth. Während du das eigene tatest auf der Erde. And then there's Jacob, und dann gibt es den Jakob, whose blessing was secure, dessen Segen sicher war, despite himself, ohne, außer, also trotz sich selbst. Trotz sich selbst. Because he loved the word. Weil er das Wort liebte. Go to the word in faith. Nun liest das Wort im Glauben. And when you see the other side of you, don't worry about him. Und wenn du die andere Seite von dir selbst siehst, mach dir keine Sorgen. Er wird immer da sein. It'll always be Jacob and Esau. Es wird immer der Jakob und der Esau sein. You know, we have an Esau in us and a Jacob. Es gibt so einen Esau bei uns und einen Jakob. And we can say Jacob represents faith. Und wir können sagen, Jakob repräsentiert den Glauben. And Esau represents the flesh. Und der Esau das Fleisch. The natural mind. Den natürlich gesinnten Menschen. Und die kämpfen gegeneinander. Faith, aber im Glauben we can follow God. Können wir Gott folgen. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we come to you tonight. Wir kommen zu dir heute Abend. We want to walk by faith. Wir wollen im Glauben gehen. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist da jemand. If you die tonight, und wenn du heute stirbst, you don't know where you would go. Weißt du nicht, wohin du kommst. You've never received the birthright. Und du hast niemals dieses Geburtsrecht empfangen. You've never prayed. Und du hast niemals gebetet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. Save me. Rette mich. I want to belong to you. Ich will zu dir gehören. Through Jesus. Durch Jesus. Pray that tonight. Bete das heute Abend. Lord Jesus, Herr Jesus, be my Savior. Sei mein Retter. Wash away my sin. Und nimm weg die Sünde. Receive me as your brother. Und empfange mich als deinen Bruder. As your child. Als dein Kind. Lord, forgive me. Vergib mir, Herr. And if you're a Christian tonight, und wenn du Christ bist, and you can't find your Bible, und du kannst deine Bibel nicht mehr finden, let's pray tonight, dann beten wir heute, that God would open our eyes, dass Gott unsere Augen öffnet and that we would go by faith, und dass wir im Glauben gehen, even sometimes when it hurts, selbst wenn es manchmal wehtut, just a little bit to read, ein bisschen lesen, so that we're walking by faith, dass wir im Glauben gehen, according to his word. Gemäß deines Wortes. Let's pray, Lord, Herr, give me a desire for your word. Gib mir einen Wunsch, dein Wort zu lesen. I don't want to be indifferent like Esau. Ich will nicht gleichgültig sein wie der Esau. And I don't want to sell the blessings. Und ich will meinen Segen nicht verkaufen. For a season of pleasure. Für eine kurze Zeit in the natural mind. Der Sünde im Natürlichen. I pray that in Jesus' name. Ich bitte das in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. God bless you. Danke fürs Zuhören.